Willkommen. Ich danke dir, dass du der Einladung gefolgt bist. Einladung? Das wüsste ich aber. Ich sah es eher als Befehl an. Dem du Folge geleistet hast. Ein Schritt in die richtige Richtung. Bilde dir ja nichts darauf ein. Ich wollte der Tradition Genüge tun und dir persönlich ausrichten, was ich von dir und deinem Bund der Schlangen halte. Klären wir die Sache. Danke für das Angebot, aber ich bestehe darauf, allein mit diesem kleinen Dieb und seinen Freunden zu reden. Mutter, wie du mich nennst, ist mir egal. Aber der funkelnden Schlange solltest du die Ehre erweisen, die... Die ihr zusteht? Ist es das, was du sagen wolltest? Dieser Mann verlangt Ehrerbietung, ohne dass es einen Grund dafür gibt, außer überlieferte, überholte Vorstellungen. Ich habe die Beweise gegen dich an mich gebracht, um mich abzusichern, Mutter. Wo sind sie? Der Drachensohn hat sie. Wieso arbeitest du mit ihm zusammen? Er ist ein Narr. Er steht für das alte, überkommene System. Und du? Ich beobachte deine Geschäfte und Intrigen schon lange. Es widert mich an. Hast du wirklich gedacht, ich würde dabei mitspielen? Dir ist die Macht deines Clans nicht genug. Du willst alles. Am liebsten wahrscheinlich sogar an die Spitze aller Triadenmitglieder. Dein Ehemann, mein Vater, hast du mit deiner Machtgier bereits ins Exil getrieben. Nun steht dir dein Vater als Nächster im Weg und... Lass deinen Großvater aus dem Spiel. Hier geht es nur um uns beide. Als mein Sohn hättest du dich nicht einmischen dürfen.